Eiffelturm sahen wir in den Himmel. In dieser Zeit der Zärtlichkeit lag, was man Zukunft nennt, ganz weit, so weit. Es war die Zeit von Love and Peace, Hirsch und Flower Power. Doch in uns drin war schon die Angst vorm Fliegen, vorm Ältersein, vorm Zwang, sich krumm zu biegen. Wir lebten ganz, als wäre das unser letzter Tag. Familienvater, Fußballfan, und man nennt dich Harry. Toll ist das kaum, doch du warst mein Harry.